Hallo, herzlich willkommen zum Addencast Episode 458, Kampf um das neue Radio. Thema heute, die kostenlosen Musikdienste, die es jetzt neu gibt für Amazon Echo und YouTube Music und dem Google Assistant. Und nicht schlecht. Und natürlich auch wieder jede Menge News, interessante Sachen diesmal sogar. Und die Community habe ich noch nicht mal reingeguckt. Also ich meine jetzt für die Themenauswahl, ja, werde ich nachher einfach so machen. Ja, es war wieder so viel. Ja, gucke ich durch. Ja, und App der Woche, da könnt ihr heute mal euren, naja, wie soll ich sagen, euer Trieb, ja, euer Gottestrieb, ja, freien Lauf lassen. Das hat sich jetzt wirklich schlecht angehört. Ihr werdet es noch sehen, das wird nicht so schlimm sein. Ja? Das hat sich wirklich übel angehört. Oh mein Gott. Okay, also, Amazon Echo bekommt ein kostenloses oder einen kostenlosen Musikdienst in den USA. Ja, ja, ihr habt richtig gehört, nicht bei uns. Ne? Und es entspricht in etwa dem, was die Prime-Kunden, auch bei uns, schon mit drin haben. Also wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, wird der Dienst nicht anders sein, denn das ist im Prinzip das, was ihr habt. Ihr könnt also zum Beispiel auch sagen, ja, spiel mir mal Lieder von Oliver Onions, ja, und dann fängt eben Amazon Echo an, ohne weitere Abokosten, einfach mit eurem Premium, mit einem Amazon Prime Account und fertig. Und so ist es dann eben auch ohne Prime-Account in den USA, allerdings dann mit Werbung. Ja. Ganz klar, also dann wird eben von Zeit zu Zeit Werbung gespielt, so wie es auch bei Spotify ist. Ja. Komme ich auch gleich nochmal dazu. Die Amazon Ankündigung kommt als direkte Antwort auf Googles Ankündigung für den Google Assistant, YouTube Music zugänglich zu machen. Ebenfalls kostenlos. So sieht das aus. Hier ist die Sache, dass man hier auch natürlich keine individuellen Songs abfragen kann. Also könnt jetzt nicht sagen, spiele diesen Song von diesem Künstler. Das geht nicht. Sondern da kann man Playlisten starten damit. Oder eben Musikgenres abspielen lassen. So sieht das bei YouTube aus. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das auch bereits in Deutschland funktioniert. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, bin mir nicht genau sicher, ob das bei einem Assistant schon geht. Aber so geht's ja schon bei YouTube Music, diesen kostenlosen Dienst, der ist schon zur Verfügung. Und das Interessante oder das Besondere war ja, dass es eben bisher auf dem Assistant nicht ging, weil dort ja keine Werbung eingeblendet werden kann. Ja, offenbar wurde da jetzt eben eine Lösung gefunden damit ist es eben hier auch möglich. Das ist eine Entwicklung, die ist ehrlich gesagt nicht verwunderlich und es hört sich auch besser an, als es ist. Weil ich meine, wie soll ich das sagen? Also das ist mehr oder minder ist es eben modernes Radio. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht, ja. Ja, übrigens, der Titel ein bisschen provokant, da wird vielleicht der Markus da noch widersprechen, ja, denn das neue Radio, ja, für viele ist das, oder was heißt für viele, für die jüngere Generation ist das Internet das neue Radio, also da holt man sich die Songs, so wie wir das früher auch gemacht haben. Na, mit dem, am Radio haben wir gewartet, bis ein Lied gespielt wurde. Dann haben wir auf Aufnahmen gedrückt, auf die Kassette und haben uns das aufgenommen. Dann konnte man es immer wieder anhören, wenn auch natürlich eine schlechtere Qualität. Aber da war man natürlich sehr erfindungsreich. Und das ist so etwas, das bleibt drin in allen Generationen, weil es vernünftig ist. Denn man kann sich nicht alles kaufen. Ja, also das geht nicht. Ja, und da kommen eben die Streaming-Dienste auf einmal auf den Plan, die ermöglichen es eigentlich, alles zu kaufen. Ja, man zahlt einen Pauschalpreis und kann damit auf eine riesige Menge an Songs zugreifen. Auch neue Alben sind dann verfügbar. Zack, ja, im Prinzip ja, braucht man sich keine Alben mehr zu kaufen. Ja? Und das ist auch das, was ich seit Jahren praktiziere. Allerdings, ich habe es schon mal an anderer Stelle erwähnt, also so viel wie mit den Streaming-Diensten hat die Musikindustrie an mir noch niemals zuvor Geld verdient, denn ich bin da zu knausrig, also ich kaufe mir kein Album für was weiß ich wie viel Euro einfach mal so. Ja, ich kaufe mir das höchstens von ganz, ganz wenigen, wo ich absoluter Fan davon bin, und auch das nur dann, wenn es eben der Geldbeutel zulässt, ja, ganz klar. Aber so eine pauschale Ausgabe, die finde ich vernünftig, und dann brauche ich eben sonst nichts mehr auszugeben. Ich spare, ich kann die Lieder hören und ich habe da auch meine Prioritäten. Ich muss die Lieder nicht hören, aber wenn ich es kann, mache ich es gerne. Ja. Und dann gilt die Devise, ne, für die Künstler und für die Streamingdienste besser wenig als gar nichts. Ja. Das ist immer, die gehen immer davon aus, wenn es die Streaming-Dienste nicht gäbe, dann würden die Künstler mehr Geld verdienen, weil die Leute die Alben kaufen. Nö, ich kaufe mir sie dann nicht, so wie ich sie die ganzen Jahre über nicht gekauft habe, würde ich mir sie dann auch weiter nicht kaufen. Aber wenn ich sie im Streaming anhören kann, und dann höre ich mir die an, wenn ich spiele, und dann gibt es halt ein paar Cent pro Mal anhören. Ne? Ist ja auch was wert. Ja? Na, egal, wie auch immer, ich weiche ein bisschen vom Thema ab. Die Sache ist, dass das Spotify in dieser Form schon die ganze Zeit angeboten hat. Es gibt es also schon seit geraumer Zeit, ja, auch an eurem Smartphone. Ladet euch mal Spotify herunter, erstellt einen Account, zahlt nichts, kostenlos, ja, und dann könnt ihr Musik hören. Ja, auch das ist wie das neue Radio im Prinzip, ja, wo man es nur begrenzt. Ja, im Gegenteil, ist sogar noch besser. Beim Radio konnte man nur den Sender einstellen und hat sich darauf verlassen, okay, der Sender bringt eben diese Songs, ne, um die Uhrzeit vielleicht, ja. Aber hier kann man hingehen und sagen, na, auch bei Spotify, so, zack, spiel mir die Lieder von Oliver Onions, ja, und dann wird eine Playlist zusammengestellt, Shuffle Play, und dann werden Lieder von Oliver Onions gespielt. Immerhin, das ist schon mal eine engere Auswahl, ne, coole Sache. Und das geht. Zwischendrin gibt es Werbung, alle halbe Stunde, ja, gibt es einen Werbespot, den hört ihr, zack. Und dann ist es ja gut, dann ist es ja abgegolten, und auch das ist eine gute Sache. Nur Spotify funktioniert eben nicht auf Amazon Alexa zum Beispiel, wenn ihr keinen Premium-Account habt. Also da ist die Einschränkung eben, dass das im Netz funktioniert, im Web, über den Spotify-Client, auf eurem Smartphone, aber nicht auf euren Assistenten, ja, wie eben Amazon Echo oder Google Assistant, wobei ich beim Google Assistant nicht 100% sicher bin, aber ich denke, da ist es genauso mit dem Premium-Account wie bei Amazon. Und dann müsstet ihr dann eben einen Premium-Account holen. Und hier ist es eben bei Amazon und Google natürlich, die haben ihre jeweiligen Assistenten da ausgewählt. Dort könnt ihr dann die Lieder hören. Bei YouTube Music geht's auch auf dem Smartphone, allerdings nur mit Video, zumindest im Moment noch, Ansicht, ja, das ist natürlich für unterwegs wenig nützlich. Bei Amazon Music ist es da auch so, als Premium-Kunde habt ihr da auch diese Auswahl, wie eben bei Spotify, wo ihr dann eben bestimmte Songs, Playlisten und ähnliches grundsätzlich auswählen könnt, aber keine spezifischen einzelnen Songs, sondern nur Gruppen. Nicht Songs, habe ich eben gesagt, sondern Gruppen oder eben Künstler. Ja. Aber das seht ihr, wer das jetzt schon von Spotify gewohnt ist und jetzt nicht nur über die Assistentenmusik hören will, der ist hier jetzt, also da brechen keine Freudenstürme aus. Im Prinzip sage ich ganz ehrlich, wer den Dienst vernünftig nutzen will, der braucht eben einen Premium-Akku. Ein Premium-Account, meine Güte. Da reicht auch nicht mehr Amazon Prime, sondern da müsst ihr eben monatlich zahlen. Das nennt sich dann bei Amazon Unlimited. Und bei YouTube Music heißt es eben YouTube Music Premium oder YouTube Premium. Und bei Spotify eben Spotify Premium. Diese Accounts braucht ihr dann jeweils, je nachdem für welchen Musikdienst ihr euch entscheidet. Ich war ja eine ganze Zeit lang bei YouTube Music. Das ist mal auf den Senkel gegangen. Das ist nicht funktionsfähig, meiner Meinung nach, diese App. Und dann bin ich eben zu Amazon gewechselt, weil ich ja eh schon Prime-Account habe. Und da ist eben dann auch der Unlimited-Account natürlich günstiger. Statt 9,99 kostet er nur 7,99. Ja, auch das ist natürlich ein Vorteil. Aber das Musikangebot ist mir bei weitem zu schlecht. Also gerade ich als J-Pop-Fan, das geht gar nicht. Da findet man nichts Vernünftiges. Ich habe das schon mal thematisiert. Kopien, also Bootlegs von Songs, nachgesungene Coverversionen, gruselig, werden da angezeigt, aber eben nicht das Original, weil das Original nicht im Archiv vorhanden ist. Anders hingegen bei Spotify, da sind zwar auch diese Spezies dabei, die halt probieren, durch irgendwelche Bootleg-Songs und nachgesungenes sogar, ja, dann eben die Leute dazu zu bringen, mal schnell zu klicken, damit sie ein paar Cent abziehen können. Aber dort gibt es eben auch die Originale. Und das finde ich halt besonders wichtig. Der Musikkatalog scheint zumindest größer zu sein. Vielleicht ist auch einfach nur die Musik anders gelagert. Wie gesagt, ich habe einen speziellen Musikgeschmack. Viele Leute werden mit Amazon Music mehr als zufrieden sein. Ich bin's nicht. Die meiste Auswahl hat zwar YouTube Music geboten, in dem Bereich, wo ich eigentlich haben möchte, aber nicht konsistent. Das heißt, ich hab mir eine Liste gemacht, meine Playlists gemacht, und jede Woche waren dann ein Viertel der Songs nicht mehr verfügbar, weil die auf YouTube gelöscht wurden oder privat gesetzt wurden aus Copyright-Gründen oder was weiß ich. Das waren ja, ihr müsst euch vorstellen, das waren hauptsächlich Songs, die von irgendjemand hochgeladen werden. Ja, und wenn der beschließt, okay, ich mache das aus Sicherheitsgründen oder irgendwas, mache ich das jetzt privat oder ich nehme das gleich ganz von YouTube runter, dann war's das, dann ist es nicht mehr drin in eurer Liste. Was ist denn das für ein Musikdienst? Das ist ja gar nichts. So geht das nicht. Ja. Es kann zwar auch bei den anderen Musikdiensten passieren, auch bei Amazon Unlimited ist mir das schon passiert. Nämlich dann, wenn die entsprechenden Musikfirmen die Verträge mit Amazon kündigen. Dann verschwindet natürlich auch deren Musik aus dem Amazon-Angebot und damit hat sich die Geschichte. Nur passiert das wesentlich seltener, als das auf YouTube passiert, weil auf YouTube das praktisch Musik von Privatpersonen hochgeladen wurde, ja, und dass das überhaupt erlaubt ist, das ist ziemlich heftig, naja, egal. Aber YouTube oder Google zahlt ja auch dafür kräftig, ja, genau, dass andere die Arbeit machen. Aber so ist es nun mal, und bei Spotify kommt es eben noch seltener vor, ja, das seht ihr daran, dass wenn das mal passiert, dass das dann gleich in den Medien rumgeht, ja, aber da seht ihr auch die Wichtigkeit von dem Dienst, war ja einer der ersten Streaming-Dienste. Übrigens, die Website, das sorgt jetzt momentan für totale Verwirrung. Ich weiß nicht, ob die das nicht mehr sagen dürfen oder nicht mehr sagen wollen, ja, bei den Leuten. Also es ist so, die Webversion von Spotify bringt ja AAC-Qualität, während die Client-Version, also das native Programm auf dem Computer und die Handy-App, die streamen weiterhin in dem exzellenten Musikformat Ogg Vorbis, ja, die eben kleine Datenraten ermöglichen mit super Qualität. Ja. Und deswegen gibt es da auch übrigens Unterschiede von den Leuten, die das eben wahrnehmen zwischen den einzelnen Medien. Und ich meine sogar, dass auf Apple-Geräten das generell mit diesem anderen Codec, also mit AAC, kodiert wird oder wiedergegeben wird und damit eben auch die Qualität etwas leidet im Vergleich zu dem High-End-Stream auf dem Android-Phone oder in der Windows- und Linux-Applikation. So sieht's aus, ja. Also, deswegen bin ich also jetzt dabei, zu Spotify zu wechseln, ja. Mache ich noch Anfang nächsten Monat wird gewechselt. Ich habe mir das schon angeguckt. Und das funktioniert. Ich muss einen Premium-Account abschließen, auch wenn ich, wie gesagt, jetzt gar nicht so viel Musik höre. Das meiste, was ich höre, sind eben auch Hörspiele. Ja, da will ich meine drei Fragezeichen-Folgen haben. Ja. Und wenn es die als im Streaming gibt, dann werde ich die auch nutzen. Ansonsten ja, haben die drei Fragezeichen im Pech gehabt, dann sind es eben drei Nicht-Fragezeichen oder was. Aber ist ja in den Streaming-Diensten drin, sowohl bei Amazon als bei YouTube Music und auch bei Spotify sind die drin, erfreulicherweise. Aber um die offline zu hören, und da ist der Knackpunkt, brauche ich ja den Premium-Account. Außerdem sind das ja dann spezielle Folgen und die will ich ja dann hören, nicht durcheinander gewürfelt als Shuffle-Plays, sondern natürlich in der Reihenfolge, ist ja ganz klar. Und deswegen ist es unerlässlich. Die Offline-Funktion ist natürlich auch unerlässlich, weil ich lade die ja dann auf das Gerät herunter und ich habe nachts keine WLAN-Verbindung bei mir laufen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und damit ist das natürlich eine Voraussetzung. Und ganz klar, die Premium-Funktionen oder die Premium-Versionen dieser Dienste ermöglichen eben generell, ja, dass man eben auch die Musik offline abspielen kann, was eben besonders wichtig ist, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, in Gebieten, wo eben der Empfang erwartungsmäßig schlecht ist. Dann kann man sich vorher zur Sicherheit eben Playlisten zum Beispiel zusammenstellen und diese dann als offline markieren. Dann werden die heruntergeladen, daheim übers WLAN beispielsweise, um Traffic zu sparen. Und wenn man dann unterwegs ist, dann verbraucht es kein Traffic. Man kann die Musik hören und kann sie auch dort hören, wo überhaupt gar kein Datenempfang beispielsweise möglich ist. Ja. Urlaub zum Beispiel, auch interessant. Also, da gibt es dann eben diese Vorteile und die überwiegen dann auch. Und Mensch, warum nicht? So teuer sind die ja gar nicht. Bei allen Diensten 9,99, außer bei Amazon mit Premium-Kunde, da sind es 7,99, also ein kleiner Vorteil. Der Family-Account kostet bei allen Anbietern von den drei hier jetzt 14,99 und was natürlich auch nochmal gut ist, also richtig Ersparnis einbringt, wenn man eben das mit mehr als einer Person nutzt. Soweit ich weiß, sind bei allen 5 Personen möglich, was natürlich schon sehr gut ist. Tja, und damit haben wir dann einen funktionierenden, schönen Musikdienst und ich denke, Spotify bietet für die meisten Leute was. Ansonsten eben Amazon Music auch interessant für die, sage ich mal, mehr Mainstream-Musiker und oder Musikliebhaber und für YouTube Music für die Leute, die einen extravaganten Musikgeschmack haben und kein Problem damit haben, dass eben die Playlist jeden Tag anders aussieht, weil Titel eben fehlen. Ja, dann komme ich mal zu den News, um jetzt mal weiterzumachen. Es gibt noch was anderes Erfreuliches zwischen YouTube und Amazon. YouTube kommt zurück auf Fire TV von Amazon. Ja, der große Streit scheint endlich beendet. Amazon hat ja die YouTube-App verloren. Es wurde auch gegen verschiedene versuche, YouTube auf Umwegen zugänglich zu machen, auf Amazon Fire TV geklagt und einige sind verschwunden, einige sind geblieben, aber es war nichts Halbes und nichts Ganzes. Jetzt hat man sich geeinigt. YouTube ist wieder auf dem Fire TV abzuspielen. Demnächst geht's los. Es ist noch nicht aktiv, die Funktion, aber da wird jetzt eine App veröffentlicht werden. Ja. Und im Gegensatz dazu, als Gegenleistung, hat Amazon Video, und das ist für viele mindestens genauso wichtig, die Möglichkeit erhalten, jetzt auf den Chromecast zu streamen. Ihr habt richtig gehört, wenn ihr jetzt umgekehrt einen Chromecast habt, braucht ihr nicht mehr zwingend ein Fire TV, um über Amazon Video auf eurem TV was anzugucken, sondern das könnt ihr dann zum Beispiel über die Smartphone-App machen. Da wird ja der Dienst nur gestartet und dann wird der Stream übergeben. Das heißt, über euer Smartphone läuft es nicht die ganze Zeit, da wird es nur angestoßen und dann streamt euer Chromecast direkt von Amazon Video und damit seid ihr dann auch mit dem Chromecast im Bild. Coole Sache, endlich. Und da seht ihr, wenn die Firmen ihre Streitigkeiten beilegen, dann haben eigentlich alle was davon. Wo YouTube noch nicht auftaucht, ist auf dem Echo Show. Ja, dieses Amazon Echo mit Display. Ja. Aber ich denke, so lange wird es dann auch nicht mehr dauern, bis dann vielleicht auch da eine Einigung erzielt wird. Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass hier das mit dem Fire TV geht und YouTube auf Fire TV und auch Amazon Video auf Chromecast. Super Sache. Da sind eigentlich die Gewinner einfach die Nutzer. Ja, Gmail, zeitversetzt senden ist jetzt endlich auch in Deutschland möglich. Ich weiß nicht, wie viele Leute das schon vorher hatten, diese Funktion hier. Also ich hatte es erst jetzt vor 2 Tagen bekommen, so pünktlich zu Ostern. Ja, richtig schön, toll. Siehe da, zuerst habe ich das in der Handy-App gesehen, in der Gmail-App, als das Update kam. Wenn man dort nämlich dann auf eine Nachricht schreibt, ja, ich mache das jetzt hier gerade mal, damit ich die richtigen Schritte auch durchgehen kann. So, und also Nachricht schreiben und dann ist ja oben der Senden-Button, ja. Und wenn man neben den Senden-Button dann auf diese 3 Punkte drückt, dann kommt Schedule Send. Wenn man dort drauf drückt, kann man einstellen, wann die Nachricht verschickt wird. Es sind einige Sachen vorgegeben oder man kann auch die Zeit und Datum frei wählen, wann die E-Mail verschickt werden soll. Und dann wird es zwischengespeichert und mit der entsprechenden Zeitangabe verschickt. Dann bin ich gleich natürlich aufs Web gegangen und auch da sieht man auf einmal, ja, wenn man auf Nachricht schreiben geht, hat der Senden-Button oder Send-Button, also ich habe sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Computer die Oberfläche in Englisch ausgewählt. Da kann es Unterschiede geben, wenn ihr natürlich die Oberfläche auf Deutsch habt. Also da weiß ich jetzt nicht genau. Aber da ist jedenfalls rechts neben dem Send-Button so ein kleines Dropdown, so ein Pfeil, ne, für ein Dropdown-Menü. Und auch da taucht dann auf, wenn ihr da draufklickt, Schedule Send, ja. Und dort könnt ihr dann festlegen, eben wann die Nachricht verschickt wird, so wie in der Smartphone-App. Coole Geschichte, damit wird E-Mail deutlich aufgewertet, meiner Meinung nach. Gmail tut das sehr, sehr gut, denn somit kann man wirklich gut planen, auch hinsichtlich von Mails, die jetzt zum Beispiel geschäftlich gesendet werden, ja, damit man eben die Mitarbeiter nicht stört in der Ruhezeit, aber eben auch für Dienste, die über E-Mail zum Beispiel initiiert werden. Also ich habe ja das Problem, wenn ich zum Beispiel von unterwegs aus blogge, möchte aber jetzt etwas nicht sofort verschicken, Ja, dann muss ich den Artikel schreiben, dann natürlich im Draft lassen und dann halt bei Gegebenheit, wenn es soweit ist, muss ich dann eben wieder reingehen und den Artikel manuell verschicken. Ja. Das muss man jetzt eben nicht mehr, das kann man planen, weil man kann blocken über E-Mail. Ja, ganz klar, weil die Blocker-Clients für die Handys sind also gruselig, also es funktioniert nichts mehr vernünftig und nach der letzten API sind ja auch viele Blocker-Apps gar nicht mehr funktionsfähig und deswegen mache ich das über E-Mail, also auch das zum Beispiel eine gute Sache und eben zum Beispiel, um Leute auch zu erinnern an Dinge, ja, ohne dass man sich selbst erinnern muss, die Leute zu erinnern. Ja, man ist ja freundlich, ne, und schickt dann vielleicht mal eine Erinnerung raus, ne, die dann zum Beispiel eine halbe Stunde vor einem Termin nochmal sagt, ne, du, jetzt halbe Stunde noch bis zu dem Termin, ja, hoffe, du bist pünktlich, bla, so. Das kann man schon eine Woche vorher tippen, ja, und kann das abspeichern und dann vergessen, ja, zumindest, dass man die Nachricht schreiben muss und kann dann trotzdem jemanden auch erinnern. Also es sind so viele Möglichkeiten, vernünftige Aufgaben, die man damit machen kann und übrigens auch, haltet euch fest, euch selbst. Schreibt doch selbst mal eine Info oder eine Notiz, setzt dafür ein Label ein, das habe ich übrigens auch gemacht, ne? Ein Label Notes beispielsweise und setzt einen Filter, dass alles, was Plus Notes in der E-Mail-Adresse hat, ja, also zum Beispiel XYZ ist euer E-Mail-Adresse, xyz@gmail.com, ja, dann, wenn ihr dann zum Beispiel schreibt xy plus notes@gmail.com und das als Filter anlegt, alles, was an xyz plus notes@gmail.com geschrieben wird, wird das Label Notes bekommen. Und dann könnt ihr hier jetzt auch einen bestimmten Zeitraum angeben, ein genaues Datum und Uhrzeit. Und dann bekommt ihr zu dieser Zeit die Mail zugestellt, wird in euer Notes-Label reingesetzt, ihr kriegt die Benachrichtigung und bam, schon habt ihr eine Erinnerung in eurem E-Mail-System gemacht. Ist doch cool. Ja, und da könnt ihr natürlich dann auch alle Dokumente und alles Mögliche dranhängen, was ihr dann braucht für zum Beispiel den Termin, an den ihr euch gerade erinnert ließet. Nicht schlecht, oder? Also es gibt so viele Möglichkeiten, was ihr damit machen könnt mit dieser neuen Funktion. Ich finde das fantastisch und es ist eine echte Aufwertung für Gmail. Galaxy Fold entwickelt sich zum Flop. Ja, unglaublich, die Firma Samsung hat ja Testmodelle rausgehauen an Journalisten, ja, ist ganz klar, ne? Aber nur an die, wo brav waren. Quatsch. Und naja, die Folds sind jetzt reihenweise kaputt gegangen. Ich habe ja noch starke Zweifel geäußert, ob dieses Display überhaupt dem normalen Belastungen standhalten kann. Und offenbar ist es tatsächlich so, dass die jetzt reiheweise kaputt gehen. Also hauptsächlich fällt eine Seite des Displays komplett aus. Manchmal wird der Schaden auch noch auf das andere Display übergebracht. Und das alles nach relativ kurzer Zeit. Also viele haben schon, der Tester haben schon bereits nach einem Tag das Handy geschrottet. Bei einigen sind nur Teile des Displays kaputt, bei anderen ist sogar ein mechanisches Display gebrochen. Auch der bekannte Videoproduzent, wer auf YouTube unterwegs ist, kennt das ganz hundertprozentig, den Marcus Brownlee. Ja, der hat wirklich coole Reviews von Handys und anderen technischen Sachen, richtig cool. Gucke ich auch gerne, Marcus Brownlee, und der hat das Teil auch eher geschrottet innerhalb kurzer Zeit. wobei, okay, vielleicht ist es auch unglücklich gewesen. Er hat wohl gedacht, das, was da auf dem Display ist, ist ein Screen. Ein Screenschutz, ja, wo er bei neuen Handys als generell drauf ist, zieht man dann ab, ja. Und das war nicht so gut. Das war dann eben, die die Schutzoberfläche und dann damit war das Display natürlich geschrottet. Ne? Aber nichtsdestotrotz, auch das sind solche Sachen, die müssen diese Firmen noch bedenken und deswegen hat sich hier mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, relativ schnell herauskristallisiert, dass diese Galaxy Fold-Geräte nicht alltagstauglich sind. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Und das muss man aber bedenken, das sind ja Journalisten und Tester, die kennen sich alle mit technischen Produkten schon aus. Und jetzt stellt euch mal vor, ein normaler Konsument mit einem normalen Verhalten kriegt diese Dinge in die Hand. Die Dinger sind geschrottet innerhalb weniger Tage. Ja, die sind nicht alltagstauglich. Und das ist genau das, was ich befürchtet habe. Ob das bei dem Huawei irgendwie besser ist, ich mag es noch bezweifeln, denn die generellen Probleme sind ja die gleichen. Ja. Wie sieht das aus nach dem 100 Mal auf- und zuklappen? Ja? Und was ist, wenn der Benutzer halt mal das Ding etwas heftiger zuklappt, weil er sich gerade furchtbar geärgert hat? Ja? Und es ist einfach nicht wirklich ist wirklich nicht einfach, diese so solche Klappteile zu machen, ja, zumindest wenn das Display eben überlappend ist. Deswegen, ich bin da mehr als skeptisch und zumindest beim Galaxy Fold ist meine Skepsis da wohl tatsächlich bestätigt worden, obwohl ich ja normalerweise neue Technologie alles andere als skeptisch bin, aber da war das abzusehen, dass da Sollbruchstellen vorhanden sind und ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit besser wird. OnePlus will am Dienstag Großes ankündigen. Das wurde wiederum angekündigt auf Twitter. Genau, also ich meine, die Ankündigung zur Ankündigung, immerhin, das geht auch nur erst seit es Twitter gibt, ja. Aber auf jeden Fall, Großes soll angekündigt werden, ja. Am Dienstag natürlich perfekt, weil ja, ne, am Montag ist ja der Uncast und, also heute und am Dienstag kommt dann die Ankündigung. Ja, Entschuldigung, also wie könnte das nochmal? Wissen die da nicht, dass der Uncast montags kommt? Dann müssen die am Montags die Ankündigung machen, montags morgens schon. Ja, ist doch gar nichts klar. Wie soll ich das euch sonst berichten? Jetzt müsst ihr dann warten oder einfach gucken. Da gibt es sicherlich eine Live-Übertragung bei OnePlus. Und natürlich wird es um das OnePlus 7 gehen. Aber da wird es wohl auch interessante Ankündigung geben. Weitere Infos sind aufgetaucht bei dem Teil und es gibt wohl, so wie es aussieht, ansonsten gibt es keine Erklärung für die verschiedenen Bilder, die angeblich authentisch sein sollen. Und zwar einmal mit Notch, also so ein Top-Teardrop-Notch, so ein kleiner, ja, der eben ins Display geht und einmal einer ohne Notch. Also ohne Punch-Hole-Display, Punch-Hole und ohne Notch. Das bedeutet nur eins, es ist eine ausklappbare Selfie-Kamera drin. Das wurde dann auch bestätigt. Und als Display kommt ein Quad HD Plus Super AMOLED Screen mit einer Refresh-Rate von 90 Hertz. Ja, also mehr als die Standard 60 Hertz. Manche sind sogar noch drunter unter diesen 60 Hertz. Aus dem 3.1 USB, 4000 mAh Akku, 30 Watt Warp Charge, ja, Stereo-Lautsprecher und drei Kameras integriert auf der Rückseite. Das alles dürft ihr schon mal erwarten. Ja. Und ja, damit spielt natürlich OnePlus schon wieder in der oberen Liga mit, ja. Was dann natürlich letztendlich tatsächlich dabei rauskommt, ja, das ist eben das, was erwartet wird, die große Ankündigung. Vielleicht ist da auch noch eine kleine Überraschung mit drin, aber wie gesagt, es scheinen zwei Versionen zu existieren, ein OnePlus 7 und ein OnePlus 7 Pro. Und da werden natürlich auch entsprechend unterschiedliche technische Daten drin sein. Wo jetzt, bei welchem Gerät jetzt die technischen Daten zählen, das ist natürlich auch die Frage, ganz klar. Weitwinkel-Linse wird integriert sein, eine Telefotolinse, also zum Heranzoomen. Hört sich alles schon mal super gut an. Ich bin auch sehr gespannt auf die Präsentation. Und ja, ich denke mal, OnePlus wird da sicherlich nicht den Anschluss verlieren und vielleicht sogar wieder einen Schritt nach vorne gehen als Vorreiter für die kommenden Geräte. Und da kann jetzt Samsung schon mal anfangen, mit den Knien zu schlackern. Ja, also ich glaube nicht, dass das sehr weit hinter dem Samsung Galaxy S10 Plus zurückliegt, aber der Preis dürfte im Gegensatz zu dem traumhaft sein. PS4 Controller mit Android nutzen. Ja, das geht und zwar leichter als man denkt. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, da gibt es schon Nachfragen nach solchen Gamepads für Android-Geräte. Natürlich, klar, seit Stadia angekündigt wurde von Google. Ihr merkt schon, der Name ist Mist. Ja, den kann ich mir einfach nicht merken. Stadia war das, glaube ich, gell? Ja, egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Der Streaming-Gaming-Dienst von Google, ja, der überall funktionieren soll, auch am Smartphone. Und am Smartphone Gaming ohne Gamepad ist nur halb so gut. Ich habe jetzt übrigens PUBG auch installiert mal bei mir zum Test. Das hat genau eine halbe Stunde war das bei mir drauf und dann habe ich es deinstalliert, weil es tut mir furchtbar leid, die Steuerung ist katastrophal. Furchtbar. Das ist ja schon, und ich sage ja schon, die Gamepad-Steuerung bei 3D-Shootern ist ja schon schlimm, ja, weil 3D-Shooter müssen mit Maus und Tastatur gespielt werden und sonst gar nichts. Aber das ist ja heftig. Geht gar nicht. Also habe ich es natürlich gleich wieder deinstalliert. Da gibt es übrigens auch Steuerungen, die wesentlich besser sind bei Ego-Shootern, auch auf dem Smartphone, aber die von PUBG ist wirklich grottig. Und da ist natürlich optimal, sofern die Spiele dann eben auch mit zusammenarbeiten, das ist natürlich die Voraussetzung dafür, ich komme gleich noch dazu, geht ganz einfach, ich habe hier einen Artikel verlinkt, ist zwar in Englisch, aber ist relativ einfach zu verstehen, da müsst ihr also ins Settings-Menü gehen, dort in Bluetooth, ja, dann drückt ihr den PlayStation-Button und den Share-Button auf dem Controller für etliche Sekunden, ja, dann fängt das Controller-Licht an zu blinken hinten, ja, und dann ist es also im Pair-Mode und dann könnt ihr in die Bluetooth-Einstellung gehen und nach Devices scannen und dann taucht der Controller dort auf, ja. Nachdem ihr den ausgewählt habt, ist er verbunden und dann ja, müsst ihr eigentlich nichts mehr machen. Ja, alles andere hängt dann natürlich von den Spielen ab. Ja, und je nach Game unterstützt es oder eben auch nicht. Aber ihr werdet überrascht sein, es gibt doch etliche Games, die tatsächlich im Gamepad-Modus unterstützen. Ausgerechnet PS 2019 leider nicht, so wie es aussieht. Ich habe es nämlich mit keinem Gamepad zum Laufen gebracht bisher. Schade. Genau das Fußball-Game wäre natürlich das perfekte Spiel gewesen. Ja. Aber ja, es gibt noch glücklicherweise andere Games, die ihr dann sehr schön damit nutzen könnt mit dem Controller. Unter anderem habe ich euch auch letzte Woche einen Ego-Shooter genannt, der auch eben mit dem Gamepad gesteuert werden kann. Und mal gucken, wie der heißt. Mal selbst in meine Dinger reingucken. Ja, das war ja sogar genau, das war ja die App der Woche, Neon Shadow. Der dürfte auch mit dem PlayStation-Controller wunderbar funktionieren, der 3D-Shooter. Und damit ist natürlich der Action keine Grenzen gesetzt. So sieht's aus. Gut, also den Link findet ihr dann hier in den Shownotes. Ich werde ja dazu noch was sagen. Und ja, wie gesagt, ist in Englisch, aber ist ziemlich einfach nachzuvollziehen. GPay integriert nun Aktionen und Tickets aus Gmail, wenn ihr die Funktion aktiviert. Bei mir ist es sogar schon vorhanden. Geht in Gmail rein, in GPay rein. GPay, ja. Und dort in die Settings und dort könnt ihr dann aktivieren, dass Angebote, Tickets und Ähnliches aus Gmail importiert werden. Das hat nämlich den Vorteil, wenn ihr zum Beispiel ein Bahnticket oder Ähnliches kauft, ja, kriegt ihr ja dieses Ticket per Gmail geschickt. das wird dann in euer GPay an einen zentralen Ort, also gespeichert, und ihr habt euer Tickets dann für den Abruf bereit in GPay. Das ist eine wirklich tolle Erleichterung. Ihr müsst nicht mehr in den E-Mails rumsuchen, aber es funktioniert eben dann mit den herkömmlichen Diensten, was eine schöne Sache ist. Ja, bei GPay, falls ihr das nicht wisst, ist ja nicht nur jetzt zum Bezahlen, ja, sondern bei GPay gibt es ja auch, oder Google Pay, ja, gibt es ja auch die so eine Rubrik für diese Passes, und da sind dann so Loyalty-Cards drauf, wie zum Beispiel die so Deutschland-Cards, ja, könnt ihr da speichern, oder was weiß ich, die IKEA-Family-Karten und so, ja, und da sind dann eben auch die Tickets drin, die ihr geschickt bekommt, ja, wie gesagt, werden dann automatisch dort rein genommen, wenn ihr eben in den Settings diesen Menüpunkt unter General Gmail Imports dann aktiviert. Ja. Finde ich eine schöne Sache. Somit hat man dann alles an einem Platz und da muss man nicht mehr groß in den E-Mails rumsuchen. Finde ich toll. Qualcomm einigt sich mit Apple zur Lieferung von 5G-Prozessoren. Damit rückt wieder die 5G-Geräte in greifbare Nähe. Das heißt, Apple wird wahrscheinlich nicht zu arg weit hinten dran liegen. Ja. Intel ist komplett raus, hat offiziell verlautbart, dass sie keinerlei 5G-Prozessoren mehr herstellen werden oder Modems herstellen werden, ja, für mobile Geräte. Und damit sind die raus aus dem Spiel. Jetzt gibt es nur noch Qualcomm und Huawei. Huawei wird natürlich komplett totgeschwiegen, sowohl bei uns als auch in den USA. Denn die haben nämlich ein führendes Modem für 5G. Das ist deutlich besser, schneller, performanter und auch schon weiterentwickelt als das Modem von Qualcomm. Ja? Es ist schon mal wieder lustig zu sehen, ja, wie jetzt probiert wird, ja, hier Huawei mit diesem Prozessor einfach nicht existieren zu lassen, ja, als ob die nicht existieren, ja, das gibt's nicht. Naja, aber wir wissen's ja, ne, und was soll man sagen? Also Qualcomm hat jetzt die absolute Macht in den USA, ne, nachdem sie auch noch Rückendeckung von Donald Trump bekommen haben, ne, dass eben jetzt hier der Markt USA und gefälligst alle Verbündeten, ja, nur noch Qualcomm-Prozessoren nutzen. Ne. Die EU hat da natürlich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die haben auch gesagt, ein genereller Ausschluss von Huawei gibt es nicht. Mal gucken, was dann wirklich dabei herauskommt, ob die einzelnen Staaten dann die Eier in der Hose haben, das auch tatsächlich zu machen, oder ob die dann halt sagen, ja, nee, da haben wir auch Bedenken, ne, wir meinen es nicht. Also, wollen wir mal abwarten, ja. Vielleicht ist ja dann doch noch jemand da, der sich da zusammenreißt. Übrigens, Netztechnik, ja, und diese Prozessoren sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich möchte das auch nochmal erwähnen, dass man nicht schmeißt alles in einen Topf. Es geht natürlich da bei diesen Zwangsdingern um die Netztechnik, die eingesetzt werden soll. Die soll laut USA eben nicht von Huawei sein, sonst gibt es Azure mit einem großen Bruder. Die Geräte selbst, die können natürlich schon den Huawei-Chip beinhalten. Ja, ich habe leider den Namen vergessen. Der hat auch schon einen Namen, den gibt es auch schon. Ja. Aber die Geräte werden auch in Deutschland verfügbar sein. Ja. Natürlich wird es so dargestellt werden, als ob nur Qualcomm die Prozessoren liefert. Habe ich tatsächlich gelesen. Die haben wirklich gesagt, da Intel jetzt raus ist und Qualcomm als einzige die Prozessoren liefert, ist Qualcomm der Monopolist. Okay. Hallo, Huawei hat den 5G-Chip schon im Einsatz. Was ist los? Keine Ahnung. Naja. Gut, System-Updates über den Play Store. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Soll das wirklich wahr sein? Es ist wohl wahr, denn es sieht wohl so aus, als ob es demnächst Pixel-System-Updates über den Play Store gibt. Was ist der Sinn von dieser Geschichte? Keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz. Also ich finde, dass der Play Store ist ein falscher Platz für System-Updates. Ja, es wird auch schon gemunkelt, ja super, dann wird es hier wieder einen Haufen Betrüger geben, die sagen, ja, installiert euch das hier, das ist das neue System-Update auch für euer uralt Smartphone. Ja, dann machen das die Leute, weil ne, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und man will ja unbedingt das Neueste haben, auch wenn man schon ein Handy hat, das an der Krücke geht. Ja. Und dann wird halt schnell mal die App installiert und zack, Malware. Ja. Bis die dann wieder verschwunden ist aus dem Play Store, das wird wieder einige Zeit dauern. Andere sagen hingegen, ja, das bringt nichts, denn das sind ja, also diese System-Updates sind ja mit einem Checksumme geschützt. Das heißt, es kann da kein manipuliertes File einfach so installiert werden, weil das muss von Google signiert sein, ja. Das stimmt. Allerdings hindert das eben nicht daran, eine App zu nennen, System-Update, Nummer so und so viel, ja, Android Pie, ja, für HTC G1, ja, und dann gehen die Leute dann hin und sagen, wow, genial, Download, App installieren, sagen, dann ist es natürlich kein System-Update, sondern irgendeine App und die macht irgendeinen Mist und fertig, ja, so sieht's aus. Also das heißt, natürlich kann der Sicherheitsmechanismus nicht so einfach per App hier überbrückt werden, aber der Sicherheitsmechanismus, der ist ja nicht da, für normale Apps zu verhindern. Und dass da eben ein sehr großes Zeitfenster ist, bevor Google da reagieren kann, das sieht man ja, weil halt solche Apps immer wieder auftauchen, ne? Braucht er nur, wenn ein großes Spiel angekündigt wird, ja, dann tauchen noch, bevor das Spiel eben offiziell auf dem Markt ist, tauchen dann auf einmal Apps auf, die so heißen, ja, und halt irgendwas anderes machen. Bestenfalls zeigen die euch schnell Werbung und die verdienen dann halt damit Kohle und die App macht nicht viel. Schlimmstenfalls ist es eben Malware und damit habt ihr dann ein Problem. Und die Leute sind halt scharf auf diese System-Updates. Und dann werden die das eben anklicken und dann ist es zu spät. Ja. So sieht's aus. So eben zumindest mal die Argumentation. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, weil das zählt ja auch für alles andere, wie ich eben schon erwähnt habe. Ja. Ich weiß nicht, muss mal gucken, habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich muss mal gucken, wenn ich jetzt Harry Potter eingib hier bei den Apps, ja, weil es wird ja bald dieses Harry Potter Wizards Unite geben, ne? So, jetzt gucke ich mal und ja, dann sind etliche Apps natürlich klar, die hier nichts damit zu tun haben, aber eben darauf abzielen, ja, also ich kann hier weitergehen. So. Immerhin ist schon mal das offizielle Game Coming Soon ist schon mal an erster Stelle. Das ist schon mal nicht schlecht, ja. Dann gibt es auf einem Harry Potter Wizards Quiz. Ja, klar, ne? Harry Potter Wizards Unite, ne? Und dann ist das schon mal drin. Auch ganz. Ja, genau. Harry Potter Theme Song Pioneer Space. Piano Space, ne, auch das natürlich ganz klar, ziemlich weit vorne sogar, Wahnsinn. Und dann natürlich noch etliche andere Wizards Unite. Und das muss man sich schon mal vorstellen, die sind da arg hinten dran her. Ja. Natürlich Harry Potter Universum, ihr wisst ja, ne, die allmächtige J.K. Rowling, ja, geht sofort gegen alles vor, was nicht lizenziert ist. Da haben es bei anderen Themen die Firmen schon wesentlich schwerer. Aber ja, was hier noch immer zu finden ist, was kann das, dass die sich das überhaupt noch trauen? Die sind wahrscheinlich in Länder irgendwo, wo die eh nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Hier zum Beispiel Guide for Harry Potter. Ja, 2 Sterne Bewertung, das sagt eigentlich schon alles. Ich glaube, das ist so eine Scam-App, wenn ich das richtig weiß. Unfassbar. Naja, okay. Also ihr seht, es ist wirklich schwierig. Deswegen ist es nicht ganz so abwegig. Aber ob das jetzt wirklich ein großes Problem mit sich bringt, wird sich zeigen. Jedenfalls, System-Updates ist der falsche Platz. Weiß gar nicht, wo das Problem ist. Es geht doch auch so. Ja, und naja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Die wunderbare Traumwelt der EU, Google muss jetzt die Wahl des Zerstörers anbieten und bietet es auch an, ja. Ihr müsst jetzt, wenn ihr in Europa seid und ihr nutzt zum ersten Mal, ihr meldet das erstmal an über das Android-Handy, ja, dann müsst ihr auswählen, welche Suchmaschine ihr haben wollt und welchen Browser ihr haben wollt. Genau, das müsst ihr jetzt auswählen. Wie die systeminternen Abhängigkeiten jetzt geregelt sind, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Also, ihr könnt auswählen zum Beispiel einen Browser Firefox, Microsoft Edge, Opera Browser und Puffin Web Browser. Die anderen haben die A-Karte gezogen, ja, die sind einfach nicht drin. Fertig. Das ist dann die Gerechtigkeit der EU. Wenn, dann bitte alle Browser. Ja. Und jetzt? Naja. Und bei der Google Search Engine sieht es genauso aus. Da könnt ihr jetzt auswählen Quant. Habe ich nie was gehört davon. DuckDuckGo. Ecosia Browser kenne ich auch nicht. Und Cessnam.cz. Was? Ja, und wo ist Startpage? Das ist der genialste Suchdienst überhaupt. Ist nicht drin. Also, so viel zur gerechten EU, ne? Also, gut. Sehr schön. Android kaputt gemacht und Nutz bringt überhaupt nichts. Sehr schön. Klasse. Vielen Dank, EU. Ja, so sieht's aus. Wie gesagt, wie die systeminternen Abhängigkeiten geklärt werden sollen, weiß ich nicht. Der Google Chrome muss auf jeden Fall installiert sein. Ja, das ist ganz klar. Ansonsten würde Android nicht funktionieren. Das wird vielleicht auch noch weitere Schwierigkeiten bringen, denn so wie ich die Anweisung verstanden habe, möchte man, dass man wählen kann, ob der Google Chrome Browser überhaupt installiert wird oder nicht. Das ist natürlich so nicht möglich, weil Teile vom Chrome Browser ja im System integriert sind und systemrelevante Sachen ja überhaupt nicht funktionieren würden. Also interessant wird das auf alle Fälle nochmal. Ich glaube, das ist auch noch nicht das Ende von dem Ganzen. Ich hoffe, dass sich auch noch die Firmen melden, die jetzt hier diskriminiert werden und gar nicht zur Auswahl stehen. Und die könnten ja vielleicht auch noch was dagegen haben. Ne? Unglaublich. Kinderkacke. VLC und Huawei wie App-Entwickler Firmen erpressen und doch nichts bewirken. Tja, das war mal wieder ein Satz mit X. Wie groß war doch Videolan mit dem Geplappere, ja? So von wegen, wir nehmen unsere App runter vom Play Store für Huawei-Geräte, weil Huawei so ein restriktives Batteriesparverhalten hat. So, jetzt haben alle Smartphones das, ja, also die Stock-Android-Geräte sind die schlimmsten, ja, Xiaomi hat's, Huawei hat's, auch Samsung hat's, allerdings kenne ich da jetzt nicht das Ausmaß von diesen Stromsparfunktionen. Also alle beenden jedenfalls ziemlich aggressiv die Apps. Und tja, warum jetzt auf einmal VLC wieder für Huawei-Phones, still und heimlich übrigens, ja, es gab keine offizielle Ankündigung dafür, das ist auch nicht die feine englische Art, jetzt wieder auf dem Markt verfügbar ist, ist zwar nicht offiziell genannt worden, da halten alle dicht natürlich, klar, aber sie laufen jetzt, ohne dass sie beendet werden. Ich sage jetzt gleich noch was dazu. Also erstens mal ist es eine schäbische Verhaltensweise von Videolan, also dem Hersteller von VLC, die sollten sich was schämen, wenn man schon so einen Shitstorm lostritt, ja, und eine App demonstrativ User nicht zugänglich macht, weil einem die Firmenpolitik von dem Handyhersteller nicht passt, ja, dann sollte man doch auch wenigstens wieder, wenn die App verfügbar ist, den Leuten das auch wieder mitteilen, dass sie da ist. Ja, und nicht einfach so still und heimlich machen. Ja, so. VLC ist natürlich dadurch bei mir in Ungnade gefallen. Solche Geschäftspraktiken finde ich das allerletzte. So eine App kommt mir nicht aufs Smartphone. Ganz einfach. So, bin ich ein bisschen rigoros, klar. Dann ist natürlich die Frage, was ist da passiert? Na klar, man darf annehmen, Huawei hat im Hintergrund eben die VLC-App in einer neuen Betriebssystemversion eben priorisiert. Das heißt, die App wird jetzt eben markiert, dass sie nicht mehr beendet wird. Ähnliche Apps sind ja auch zum Beispiel Gmail, ja, und andere, die eben bei Huawei eingetragen sind. Und ich glaube, da liegt eben das ganze Problem, da liegt der Hase begraben, wie es immer so schön heißt, ja. Das ist an Ostern hier. Die wollten eben, dass ihre App bevorzugt behandelt wird und nicht beendet wird. So, das hat natürlich den anderen Herstellern und den Nutzern besonders viel gebracht. Ne? Ganz klar. Jetzt sind die Probleme natürlich gelöst. Wenn die eigene App funktioniert, ist ja alles klar. Ne? Wen interessierten schon die anderen Apps? Also hier erstmal auf Solidarität mit den Usern, weil ja dieses Energiemanagement so kacke ist und gegen das Interessen der Nutzer ist, demonstrativ dann, ne, boykottiert man diesen Handyhersteller und dann, wenn die eigene App funktioniert, hebt man das Boykott wieder auf. Das ist ja wohl das Allerletzte. Das ist ja zum Kotzen, das muss ich ganz klar sagen. Also so geht es nicht. Und naja, was sollen sie denn aber auch machen, ne? Da jetzt ja alle Handyhersteller so agieren, oder so gut, also die Haupt, sage ich mal, Hersteller momentan, ja, was soll man dann anders da machen? Dann müssen sie ja von allen Herstellern die von den Geräten nehmen und irgendwelche nur noch so Traumgeräte dann irgendwie zur Verfügung stellen, ja. Also ist es schon ziemlich heftig. Und deswegen ist mir das eigentlich Jacke wie Hose, ob VLC jetzt wieder auf dem Huawei verfügbar ist oder nicht. Die können sich die App dahin stecken, wo keine Sonne mehr scheint. Ja, sowas brauche ich nicht. Gut, jetzt gehe ich mal hier in Line und guck mal, was in der Community denn angesagt ist. Ich gehe jetzt mal von hinten auf, du wirst jetzt durchrollen. Und da ist zum Beispiel ja eine Meldung von Chris, dass EMUI 9.1 ausgeliefert wird auf 49 ältere Huawei und Honor Geräte. Das ist schon mal nicht schlecht und damit wird auch das, was ich immer wieder gesagt habe, dass die Update-Politik von Huawei mittlerweile ziemlich gut ist, wieder auch bestätigt. Man lässt also die älteren die ältere Handy-Generation dann nicht im Stich und passt die an, sofern möglich natürlich. Das ist schon mal ziemlich gut. Dann gab es auch noch eine Frage, die möchte ich auch hier nochmal im Stream wiederholen. Genau, da ging es um eine Frage von Christian. Frage an die Community, ich möchte Spotify klonen, um einen Account für Hörbücher und einen für Musik zu nutzen. Klar brauche ich den Family-Zugang, da sind noch 3 Accounts frei. Hat jemand Erfahrung mit App-Clone-Apps? Ja, also das ist, was damit gemeint ist, ich glaube, das muss ich erklären. Und zwar, man macht 2 Instanzen von der gleichen App. Also man installiert die App quasi 2-mal, so dass man die vollkommen unabhängig voneinander nutzen kann. Ja, das ist natürlich in dem Fall auch ganz nützlich, ja, weil dann funken die Hörbücher nicht in die Musik für unterwegs. Das habe ich auch schon mal gehabt, wenn ihr so eine, ne, spielt meine Lieblingssongs, ja, und dann auf einmal kommt mittendrin so ein Teil von einer 3-Fragezeichen-Folge so mitten zwischen die Musik rein, dann okay, was zum Henker, ja, also das ist natürlich nichts. Es gibt also zum Beispiel bei Bei Honor gibt es eine Funktion, wo man tatsächlich einige ausgewählte Apps auch tatsächlich klonen kann, vom Betriebssystem aus schon. Ja. Für andere Hersteller weiß ich nicht. Christian fragt, glaube ich, nach einem Moto G6 Plus, da ist es. Und was man denn da vielleicht nehmen kann, vielleicht weiß es jemand von euch, ja, schreibt es auf YouTube oder in die Line-Community, weil das ist schon eine interessante Geschichte, auch wenn es vielleicht kein so alltägliches Problem ist, aber man kann damit auch interessante Sachen machen. Stellt euch vor, ihr habt zum Beispiel verschiedene Bildergalerien, ja, die vollkommen unabhängig voneinander verschiedene Galerien verwalten. Das wäre auch eine schöne Geschichte beispielsweise. Wobei es auch hier bei Honor und glaube ich auch bei EMUI, also bei Your Way, gibt. Da gibt es nämlich eine Funktion schon im System, dass man eine komplettes Handy nochmal, also ein separat getrennter Bereich nutzen kann, wo eben die Apps komplett alle nochmal sozusagen separat laufen und die haben untereinander auch keine Zugriffsmöglichkeit, sodass man zum Beispiel auf dem einen komplett die Geschäftssachen machen kann und auf dem anderen die Privatsachen und die funken einem nicht rein, sondern die sind eben getrennt und da können eben auch die gleichen Apps installiert sein. Im Prinzip ist es die gleiche Oberfläche, die einfach nochmal zur Verfügung steht, aber eben komplett getrennt ist. Coole Sache. So, was haben wir noch? Ich weiß nicht, ob es jetzt noch, ja, bis Ostermontag, also bis heute, wenn ihr das heute noch hört, habt ihr vielleicht noch Glück. Box to go, schreibt der Spike übrigens, der Spike, ne, grüße ich herzlich, in der Line-Community endlich, ja, cool. Box to go Pro, ja, zum halben Preis 2,49 statt 4,99 bis Ostermontag, wenn ihr eine Fritzbox habt. Ich selbst bin da ein bisschen skeptisch, weil, wisst ihr, der Router, das ist so das, ja, die Hauptstelle sozusagen. Also wenn die kompromittiert ist, ist es vorbei mit eurem Digital Life, ja, dann seid ihr geliefert. Deswegen lasse ich da keine Drittanbieter-Apps rein, auch wenn die Box2GoPro-App natürlich viel besser ist als die ziemlich grottige Original-AVM-App. Da müssen die unbedingt mal was machen, die Hersteller von der Fritzbox, sonst, naja, okay. Gut, so, ja, Moment. Was gibt's noch? Ah ja, genau. Da Chris hat noch geschrieben, dass die, oder einen Artikel verlinkt, dass die Amazfit Verge Smartwatch jetzt auch Amazon Alexa Support hat. Und das ist eine echte Aufwertung für diese recht günstige Smartwatch eigentlich. Interessant. Ja, cool. Dann kam noch eine Geschichte auf vom Andi, war das, glaube ich, genau. Und zwar wegen der externen SD-Karte. Ja. Weil ab Android 5.x kann man per FTP nicht mehr auf das Wurzelverzeichnis bzw. externe SD-Karten zugreifen. Als Nexus Pixel-User habe ich ja schon immer auf Speicherkarten verzichtet, schreibt Andi. Aber wie handhabt ihr das? A, nur Geräte mit xx Gigabyte großem internen Speicher kaufen und auf SD-Karte verzichten. B, routen, weil viele verzichten ja bewusst auf die Cloud und wollen es lieber lokal haben, scheuen aber vor USB-Kabel, Wi-Fi-Zugriff per FTP macht da Sinn. Für viele ist das aber zu technisch. Ja, also ich bin einfach den Weg gegangen, einfach zu gucken, dass ich möglichst viel Storage habe. Ja, das ist eigentlich das A und O. SD-Karten werden ja sowieso von vielen Geräten gar nicht mehr unterstützt. Wenn ja, ist oftmals auch die Dual-SIM-Funktion dann abhängig davon, habt ihr eine SD-Karte drin? Wenn ja, könnt ihr die Dual-SIM nicht nutzen. Also das ist auch nicht immer beides gleichzeitig gegeben. Und von daher, naja, ist die SD-Karte ja ziemlich tot. Eigentlich kann man auch nur noch Daten ablegen. Bei mir war das am Schluss nur noch Müllhalde für den Cache-Speicher sozusagen und ja, also Musikpufferung. Ja, das war's eigentlich. Aber wenigstens etwas. Ja. Allerdings, ich wollte noch was sagen, die Aussage bewusst, viele verzichten ja bewusst auf die Cloud. Da muss ich mal kurz vielleicht anmerken, also es ist schon so, dass viele aus einem gewissen Spektrum auf die Cloud verzichten, nämlich die Leute, die eben skeptisch sind mit dem Umgang von Daten. Aber das ist im Gesamtnutzeranteil wirklich eine verschwindend geringe Menge. Also die Leute, die sich darum Gedanken machen, sind wirklich eine absolute Minderheit. Weil die Normalos, wenn die das Gerät kaufen, ist ja der Cloud-Speicher bereits aktiviert. Es werden Daten ausgeliefert ohne Ende. Das ganze Backup von Google greift auf die Cloud zu. Alles ist in der Cloud mittlerweile, ja. Und das wird auch nicht groß hinterfragt. Und wenn ihr dann zum Beispiel Google Fotos installiert und natürlich, ja, Backup, klar, und dann ist auch das in der Cloud. Also das ist nicht mehr so. Der allergrößte Teil der Nutzer hat die Cloud wissentlich oder unwissentlich in Benutzung. Ja? Auch ich weiß zwar um die Gefahren und ich passe auch auf, was ich in die Cloud lege und was ich nicht in die Cloud lege, was verschlüsselt abgelegt wird, was nicht verschlüsselt abgelegt ist, was überhaupt gar nicht auf dem Gerät abgelegt wird, sondern nur auf einen Stick, was nur verschlüsselt auf einen Stick extern ausgelegt wird. Also ich habe da viele verschiedene Sicherheitsstufen, was auch Sinn macht. Meine Katzenfotos, die können in der Cloud sein. Ja? Kein Problem. Ja? Meine Steuererklärung vielleicht auf einem verschlüsselten Bereich, ja. Was weiß ich, ja. Also da gibt's, mein Tagebuch ist auf einem externen USB-Stick, ja, unverschlüsselt. Daten, die ich nicht brauche, sind auf einer externen Platte installiert. Ja? Also da sind schon zwar Unterschiede, aber ganz ehrlich, ich bin ein Technikfreak. Aber selbst ich nutze eben die Cloud für alle Sachen, die unkritisch sind. Ja? Weil das eine unglaubliche Erleichterung ist. Ich habe die Daten überall zu jeder Zeit verfügbar. Ja? Und das ist ein riesen Vorteil. Ja? Und auch auf jedem Gerät. Also wenn man mehr als ein Gerät hat, ist die Cloud einfach unverzichtbar. Synchronisierung ist das ist was aus den 90ern und das habe ich damals schon nicht richtig gemacht, weil ich immer keinen Bock hatte, weil das dauert dann, man muss das anstoßen. Synchronisierung automatisch, tja, da muss wieder eine Cloud dazwischen sein. Ja? Oder ihr müsst einen Server laufen haben, ja, der das dann eben automatisch reguliert. Und das sind eben Sachen, die eben für Fortgeschrittene sind und nicht für normale Nutzer. Und deswegen sind das nur wenige Prozent, die hier so laut natürlich auch im Internet gegen die Cloud wettern. Aber wenn man guckt, sind es auch oft die gleichen Leute, die da besonders eben laut sind, ja, aber eben nicht die normalen Benutzer. Die schreiben sowieso nicht in die Internetforen. Und die hören auch nicht den Uncast, ich weiß. Ja, gut, ich lasse es jetzt mal mit der Community. Es gab noch einige andere Sachen, ja, sehr interessante Sachen auch, aber ich kann nicht alles immer hier machen, weil in der kleinen Community eben wirklich sehr, sehr viel los ist. Ich sage es jetzt mittlerweile jede Woche. Aber finde ich nämlich absolut bemerkenswert. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das finde ich auch ganz, ganz toll, weil man hat da eben einen nicht öffentlicher Platz. Ja, und ich werde in Zukunft auch noch dort exklusiv ein paar Sachen als posten. Ja, und da könnt ihr dann am Ball bleiben. Yo, und dann komme ich zur App der Woche. was ich vorhin schon so dramatisch und sehr skurril und missverständlich angekündigt habe, nein, das ist keine Porno-App oder sowas, ja, wo ich mal und konnte es drüben freien Lauf lassen können. Sondern es ist Worldbox Sandbox God Simulator. Ja, und das auch noch an Ostern. Oh Mann. Wahnsinn. Wenn es so weitergeht, komme ich mit Simi noch in die Hölle ja, zusammen. Ja. Wobei, könnte ich mir Schlimmeres vorstellen. Egal. Wenn ihr das wissen wollt, was das eben zu bedeuten hat, dann müsst ihr ja recherchieren. Ich erkläre es euch nicht. Nein, ich erkläre es euch nicht. So, und hier könnt ihr euren frustfreien Lauf lassen. Ja, ich habe schon in den Kommentaren im Play Store gelesen, da habe ich mich meiner kaputt gelacht. Ja, es gibt nichts Besseres, als wenn man einen frustrierenden Arbeitstag hat, abends schnell eine große Zivilisation aufzubauen und diese dann komplett zu zerstören. Genial. Also hier habt ihr wirklich freie Bahn. Ihr könnt Länder, Landschaften kreieren, also eine Welt auch in verschiedenen Größen ja, kreieren, Völker etablieren, Tiere etablieren. Ihr könnt auch eine Welt ganz ohne Menschen machen oder eine Welt ganz ohne Tiere. Ihr könnt Inseln, verschiedenes Terrain machen und eben dann der Bevölkerung, egal ob jetzt tierisch oder human, den entsprechenden Lebensraum geben. Ihr könnt eingreifen und den Lebensraum verändern. Ja, ihr könnt Leben auslöschen und generieren mit einem Klick mit eurem Finger. Und das hat schon ein gewisses Suchtpotenzial, ja, das stimmt schon. Ihr habt, wie gesagt, verschiedene Tools. Ihr könnt auch mehr oder minder Sachen dem Zufall überlassen, indem ihr beispielsweise bestimmte Tiere einsetzt, die wiederum Landschaftsformen verändern. Ihr könnt zum Beispiel Würmer einsetzen, die unterirdisch über die ganze Landkarte krabbeln für einen gewissen Zeitraum, der hört dann auch irgendwann selbst wieder auf, auch die Landschaft einfach verändern, durcheinander bringen. Ihr könnt Pixelstürme erzeugen, die die ganze Landschaft eben in einzelne Pixel durcheinander wütet und eben damit neuen Teilen der Fauna beispielsweise wieder Lebensraum gibt, der vorher eben nicht zustande kam. Ihr könnt auch sehen, ganz interessant, wenn ihr bestimmte Strukturen baut, die einzelnen Strukturen werden nicht bewohnt auf einmal und ihr denkt, warum? Ja, und dann seht ihr, okay, also das liegt nach ungünstigen Stelle, ja, da gehen die eben nicht hin. Zum Beispiel die humanen Lebensformen von der einen Seite, ja, gehen da nicht hin. Und dann baut ihr zum Beispiel eine Verbindung und irgendwann gehen die dann tatsächlich rüber, gründen dort neue Stämme übrigens, ja, die sich dann irgendwann entsprechend auch wieder trennen können. Und dann gibt es auch wieder Konkurrenzkämpfe. Es gibt verschiedene Rassen. Es gibt Elfen, Menschen, Orks, Zwerge. Ja, heftig. Ja. Und tja, ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass die untereinander auch mal kräftig die Äxte schwingen. Ne? Und ihr könnt dann eben halt regulierend eingreifen oder eben auch alles seinen Lauf lassen und dann eben sehen, wie sich alles entwickelt. Wenn ihr von der einen oder anderen Zivilisation die Schnauze voll habt, könnt ihr alles Mögliche einsetzen von Meteoriteneinschlag bis zu Feuerregen und zur Atombombe auch greifen. Ja, sehr, sehr makaber. Ihr habt kleine Bomben, ihr habt normale Atombomben, ihr habt die Zar-Bomber, ja, die größte Atombombe, die es ja gibt auf der Welt. Ne? In dem Fall löscht sie hier die ganze Karte aus. Ja, schon ziemlich heftig. Aber es gibt auch eben skurrilere Sachen, wie zum Beispiel, habe ich gelernt, also es setzt niemals Schafe in einer größeren Anzahl auf so einer einsamen Insel auf, weil diese Insel wird kahl gefressen und zwar innerhalb von kurzer Zeit weg. Da wächst nichts mehr, also eine Wüste ist garantiert. Die Schafe sind hier die invasivste Lebensform, die es gibt. Ja. Unfassbar. also die ist irgendwie schlimmer als die Atombombe. Ja. Und das alles lernt ihr und ansonsten könnt ihr auch mal ein Erdbeben die Landschaften verändern lassen und eben, ja, die Natur eben vorschicken. Ne? Aber ihr wart's trotzdem. Ja, damit müsst ihr leben. Genau, also, God Simulation Game, ja, klar, ist ein kontroverses Thema, ist nicht für jeden. Manchem gefällt's, manche finden das absolut pervers, aber ich finde es ganz interessant, hier seinen ja, Kreation freien Lauf zu lassen. Ja, wollen wir mal hoffen, dass es eben in der Realität nicht ganz so schlimm ist, sonst wäre das Ganze alles ziemlich unberechenbar. Okay. Ja, tja. Hoffentlich wird es nicht langweilig, ne? Sonst gibt es hier auch mal einen Blitzeinschlag. Ja, könnt ihr nämlich auch mal. Gut, gut, also Worldbox kostenlos, übrigens im Play Store. Kostenlos deswegen, die meisten Funktionen könnt ihr nutzen. Wenn ihr Sonderfunktionen freischalten wollt, könnt ihr Werbevideos sehen und dann wird jeweils eine zufällig gewählte Funktion freigeschaltet. Oder ihr kauft einfach für 3,99 die Premium-Version und dann werden alle Funktionen freigeschaltet dort und ihr habt alle Waffen und Tools zur sofortigen Verfügung, immer und überall und könnt dann euren, naja, Schöpfungsdrang freien Lauf lassen und tja, dann wird's eure Weltkarte büßen. Damit sind wir auch am Ende mit der App der Woche. Ah ja, hab ich nochmal gesagt, Worldbox Sandbox God Simulator im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, auf YouTube oder noch besser auf der Line oder in der Line Community. Ja. Link findet ihr in den Shownotes und natürlich auch der QR-Code im Video zum Abscannen. Und schon könnt ihr der Community beitreten und yay, yeah, beitreten, hört sich so förmlich an. Könnt ihr in der Community mitmachen, da muss man beitreten, könnt ihr einfach mitmachen. Ja. Und zack, schon seid ihr informiert. Ja. Also, ich bedanke mich, dass ihr wieder zugehört habt hier an Ostern. Ja. Tja, der Osterhase, der wartet jetzt schon. Vorhin haben wir schon die Ohren abgebrochen und gemampft. Ja. Jetzt mal sehen, was jetzt noch drankommt. Ja, vielleicht der Kopf, der Rest vom Kopf noch. Ja. Kurzer Biss rein und schon ist weg. Ich rede natürlich vom Schokoladenhasen, Mensch. Ihr wisst ja schon, wie gegangen. Also auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.